Sie hören die 278. Ausgabe von Crop FM und fast auf den Tag genau vor 12 Jahren wurde auf der Frequenz von Radio Helsinki die erste Sendung ausgestrahlt und übrigens heute hat man erfahren, dass auch die nächsten 10 Jahre noch Radio Helsinki ertönen wird. Wir schreiben heute den 4. Mai 2012. Meine Gäste heute Abend sind Gragina Foser und Franz Bludorf. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Gragina. Und Titel der Sendung ist Niemand ist Nobody. Gragina Foser und Franz Bludorf sind Autoren zahlreicher Bestseller zu grenzwissenschaftlichen Themen. Kaum ein Gebiet im Grenzbereich des Wissens, das sie noch nicht behandelt haben. Und gerade mit Bewusstseinsphänomenen haben sie sich in vielen Publikationen und Artikeln auseinandergesetzt und auch einiges an praktischer Erfahrung gesammelt. Und hier sind sie live am Telefon. Schönen guten Abend nach Berlin. Es ist schwer zu hören. Ja, jetzt hören Sie mich jetzt besser, ja? Ein bisschen. Okay, ich kann es noch ein bisschen lauter drehen. Ist es so besser für Sie? Es ist besser, ja. Okay. Ja, freut mich, dass wir heute wieder mal gemeinsam eine Sendung gestalten. Niemand ist Nobody. Und Sie befinden sich ja sehr oft in diesem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Grenzerfahrung. Und wie gelingt es denn Ihnen eigentlich immer wieder, diese Pole zu verbinden? Weil wir sehr neugierige Menschen sind, die sich für viele Dinge interessieren und immer nach Verbindungen schauen. Auch für Verbindungen zwischen der Physik zum Beispiel und der Gehirnforschung oder in neuester Zeit sogar zwischen der Physik und der Geschichte. Also es gibt, wenn man genau hinschaut, immer wieder Berührungspunkte, dass eine Wissenschaft etwas anspricht, was die andere noch nicht erkannt hat. Und da, wenn man da so ein bisschen den Überblick zu wahren, kann man diese Verbindungen entdecken. Ja, ich denke, dass diese Verbindungen ja auch sehr interessant sind, um zu ganz neuen Erkenntnissen zu kommen und neue Wege zu beschreiten. Ne? Natürlich. In Ihrem Buch Niemand ist Nobody beschreiben Sie also sehr viele verschiedenste Szenarien, die nahelegen, dass Gedächtnis überall sein könnte oder wahrscheinlich ist in einer gewissen Art und Weise, egal wie man das dann jetzt nennen möchte, morphogenetische Felder etc. Organtransplantationen sind natürlich auch ein sehr spannender Aspekt des Ganzen. Hier kommt es immer wieder zu sehr unerwünschten Nebeneffekten. Können Sie da beschreiben, was Sie da herausgefunden haben, wie es offenbar sehr vielen Menschen nach einer Organtransplantation geht? Also wenn man sich einige besonders interessante Fälle von Menschen nach Organtransplantationen genauer anschaut, dann kriegt man dadurch im Grunde Beweise, dass das Gedächtnis eines Menschen nicht alleine in seinem Gehirn lokalisiert sein kann. Es gibt da zum Beispiel einen Fall einer Frau, die eine Lebertransplantation bekommen hat und plötzlich nach dieser Transplantation neuartige Vorlieben entwickelte, zum Beispiel für bestimmte Musikrichtungen oder auch für bestimmte Nahrungsmittel und so weiter. Wie sich später herausstellte, waren das die Vorlieben des Spenders, den sie gar nicht kannte, den sie erst mit großer Mühe unter Befragung der Ärzte und so weiter herausgefunden hat und sich dann mit den Hinterbliebenen da unterhalten hatte. Solche Fälle sind natürlich für die Medizin eine Herausforderung. Ärzte haben zu Anfang versucht, das irgendwie auf Stress, auf Nebenwirkungen der Medikamente zu schieben. Das kann man vielleicht noch tun, wenn es nur um beispielsweise darum geht, dass diese Frau plötzlich gerne Kartoffelchips aß, die sie früher niemals mochte. Aber wenn sie eben zum Beispiel sich auch für andere Musikrichtungen oder für Kampfsport interessiert, was sie früher nicht tat und was aber eine bestimmte Eigenheiten dieses Spenders waren, dann kann man da schon nicht mehr von Nebenwirkungen reden. Und es gibt auch noch spektakulärere Fälle, vor allen Dingen der Fall eines 8-jährigen Mädchens, das eine Herztransplantation empfangen hatte von einem 10-jährigen Mordopfer. Und dieses Kind, nachdem die Operation gut verlaufen war, litt dann unter Albträumen. Die Mutter ist dann mit diesem Kind zum Psychologen gegangen. Man dachte, dass das auch der postoperative Stress und so weiter ist. Aber es stellte sich heraus, dass dieses Kind in diesen Albträumen den Tatort des Mordes, dem dieses Spenderkind zum Opfer gefallen ist, genau beschreiben konnte. Und es konnte sogar den Mörder beschreiben, der dann aufgrund dieser Beschreibung von der Polizei festgenommen werden konnte. Ja, also das ist wirklich erstaunlich, denn da fragt man sich, wie durch ein Organ wie dem Herzen, so wichtig es für uns auch sein mag, wie der die eigentlich komplexe Informationen da drinnen dann gespeichert sind oder wie diese Verbindung hergestellt wird. Sagen wir mal so, die Informationen jetzt über zum Beispiel über solch einen Mörder oder solche Sinneseindrücke, die ein Mensch hatte, sind sicherlich weder im Herzen noch im Gehirn noch sonst wo gespeichert. Die sind eigentlich Informationen, die moderne Quantenphysik spricht da auch von sogenannten aktiven Informationen, weil das eben jetzt nicht rein physikalische Größen sind, sondern weil das im Grunde um sich schon um Dinge handelt, denen eine gewisse Intelligenz zugesprochen werden muss. Das geht auf den Physiker David Bohm zurück, der ein Schüler von Albert Einstein war, der diese Theorien aufgestellt hat, dass sozusagen die Information im Grunde eine weitere Größe ist, die die Physik jahrhundertelang außer Acht gelassen hatte und die im Grunde unser Gedächtnis, unsere Erinnerung, das sind ja im Grunde Informationen und die können im Grunde das Leben eines Menschen überdauern. Man sagt, eine Information lebt so lange, wie es ein Trägermedium gibt, das sie weiter transportieren kann. Das können wir jede Nacht am Sternenhimmel beobachten. Wir sehen das Licht von Sternen, von denen einige seit Jahrtausenden oder Jahrmillionen nicht mehr existieren. Aber wir sehen noch das Licht von ihnen, das noch im Weltall unterwegs ist. Und so, grunde genommen, jeder von uns ist ein laufender, lebender, in Raumzeitkontinuum Informationsfeld. Ich bin ein Informationsfeld. Zu meiner Persönlichkeit gehört Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart und alles, was in meinem Leben geschehen ist. Sie sind auch ein laufender Informationsfeld. Zu Ihrer Persönlichkeit gehören Ereignisse aus Ihrem Leben. Und alles, was Sie fühlten, dachten oder erlebt hatten, das alles hinterlässt eine Spur. Und das hat teilweise etwas mit morphogenetischen Feld, wenn wir jetzt eine Stufe höher gehen werden. Aber jetzt individuell gesehen, jeder von uns speichert Informationen. Daran ist beteiligt unsere DNA, natürlich. Und damit jede Zelle unseres Körpers. Nicht nur das Gehirn. Insofern für ein Mensch, der holistisch gesehen ist, ist absolut kein Problem zu verstehen, dass eine Information über ein tragisches Ereignis von einem Erlebnis, von der ein Mensch erlebt hatte, ein Kind zum Beispiel, ist auch dadurch übertragbar als Information zu einem anderen Menschen, indem der andere Mensch ein Teil, vielleicht sogar zwei, drei Zellen von einem anderen Mensch bekommen würde. Ja, aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ist diese Information jetzt ganz einfach gesagt in den Zellen irgendwo vorhanden? Nein. In einem Hologramm oder ist das eher eine Verbindung, die da hergestellt wird? Nicht ganz. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt sagt, dass die Information in der DNA steckt, dann ist damit nicht gemeint, dass sie biochemisch in der DNA steckt. Dann könnte der Mensch ja nach seiner Geburt nicht mehr dazulernen. Denn die DNA verändert sich ja nach seiner Geburt nicht mehr. Die liegt ja so fest mit seiner Erbinformation, sondern man weiß heutzutage, da gibt es die Forschung von Professor Gajajew aus Moskau, dass die DNA von einem elektromagnetischen Feld umgeben ist, dass sie eine Antenne ist, die bestimmte Informationen aufnehmen, speichern und auch wieder abgeben kann. Sozusagen da ist jedes DNA-Molekül unseres Körpers ein kleiner Biocomputer, der Informationen eben aufschnappen kann, sie auch wieder weitergeben kann und sie vor allen Dingen auch aufheben kann. Wenn wir jetzt mal bei diesen Beispielen bleiben, ein Mensch ist gestorben, dann geht zwar sein Körper, wird begraben, aber die Informationen, die in seinem Leben angesammelt hat, die Erfahrungen, sind ja mit seinem Tode nicht verloren. Es gibt ja auch Menschen, die sich an ihn erinnern und dann noch wissen, was er erlebt hat. Es gibt vielleicht bei manchen Leuten sogar Bücher, wo drin steht, was diese Menschen erlebt haben. Also Information überdauert ja das Leben eines Menschen und jetzt nicht nur durch andere Menschen, sondern wenn man jetzt sieht, dass diese Information im Grunde gar nicht jetzt in einem Gehirn gespeichert ist oder in einer Zelle, sondern eher in einer Art elektromagnetischem Feld, was bestimmte Erbinformationen umgibt, dann kann dieses elektromagnetische Feld sich natürlich auch im Raum ausbreiten und es kann auch wieder von anderen Menschen diese Informationen aufgeschnappt werden. Das heißt, das ist das, was ich vorhin sagte, eine Information existiert so lange, wie es ein Trägermedium gibt, das sie weiterreichen kann. Das muss kein Mensch sein, das kann ein physikalisches Kraftfeld sein, das kann ein morphogenetisches Feld sein, was Professor Sheldrake aus Cambridge eingeführt hat, diesen Begriff, ohne dass er erklären konnte als Biologe, was es eigentlich ist. Die Physiker fangen jetzt langsam an, sich Gedanken zu machen, was es sein könnte. Oder es kann eben auch ein Organ sein, was jetzt in seinen Zellen jetzt wieder in diesen elektromagnetischen Feldern der DNA wieder bestimmte Informationen gespeichert hat, die dann mit dem Menschen, dem dieses Organ eingesetzt wird, in Wechselwirkung treten. Man darf nicht vergessen, wenn ein Organ transplantiert wird, dann wird dem Menschen ja dann auch eine fremde DNA eingesetzt. Das ist ja in der Regel kein Blutsverwandter, der dieses Organ spendet, sondern nur sozusagen ein bestmöglich geeigneter Spender, um die Abstoßungsreaktion des Körpers gering zu halten. Das heißt, da kommen ja neue Informationen rein, die für diesen Menschen, der das Organ empfängt, fremd ist. Deshalb ja auch diese große Problematik auch auf der physiologischen Seite, dass der Mensch eben auch Immunsuppressiva schlucken muss, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Aber es hat sich gezeigt in bestimmten Fällen, dass es nicht nur darum geht, dass es jetzt um eine körperliche Abstoßung geht, sondern dass auch die Menschen auch so ein Gefühl hatten, da ist mir etwas Fremdes eingesetzt worden, was eine andere Persönlichkeit repräsentiert und dass das auch zu gewisser Problematik führt und dass die Menschen teilweise Jahre brauchten, um sich sozusagen mit diesem neuen Organ, um es mal salopp auszudrücken, zu einigen, dass sie jetzt zusammengehören sollen. Da gibt es solche Fälle tatsächlich und man muss natürlich dazu sagen, die Ärzte reden auch aus dem Grunde schon sehr ungerne darüber, über diese Fälle, weil sie natürlich befürchten, dass die Menschen jetzt auch Angst kriegen, dass sie jetzt, wenn jetzt einer ein Transplantationspatient ist, dass er dann Frage stellt, von wem kommt denn dieses Organ? Kriege ich jetzt vielleicht das Herz von einem Verbrecher eingesetzt oder sonst was, nicht? Und dass die Leute sich Gedanken machen, dass ihnen da jetzt nicht nur ein Ersatzteil, eine Pumpe eingesetzt wird, sondern etwas, was auch Persönlichkeitsfragmente der Person in sich trägt, die dieses Organ gespendet hat. Wie viele Menschen klagen denn über derartige Symptome nach einer Organtransplantation? Das ist eine interessante Frage, die vermutlich noch keiner so richtig untersucht hat. Der wahrscheinlich beste Kenner dieser Sache ist der Psychologe Professor Gary Schwartz aus Amerika. Der hat also gesagt, dass ihm also wirklich eine ganze Menge, genaue Zahlen nennt er auch nicht, solcher Fälle bekannt sind und er hält doch es für wahrscheinlich, dass die Dunkelziffer sehr groß ist, weil viele Ärzte eben, die als Erste jetzt mit solchen Berichten konfrontiert werden, damit nichts anfangen können und das auch gar nicht irgendwie weiterreichen. In Ihrem Buch, glaube ich, zitieren Sie auch eine Studie oder zumindest eine statistische Auswertung, wonach also fast 75%, also 150 von 200 befragten Transplantationspatienten und Patientinnen sollen über derartige Symptome geklagt haben. Kann das wirklich so hoch sein? 75%? Also in der Gegend jetzt. Es ist durchaus nicht auszuschließen. Wir haben selbst diese Studie nicht gemacht. Nicht? Wir zitieren da entsprechende wissenschaftliche Publikationen, die gemacht wurden. Soweit ich weiß, gab es da auch eine Untersuchung aus Österreich übrigens auch, wo Leute ähnliche Erfahrungen beschrieben haben, dass das also nicht nur aus Amerika kommt. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass tatsächlich da auch eine sehr hohe Dunkelziffer dabei sein dürfte, weil eben, wie gesagt, viele Menschen auch gar nicht wissen, was sie mit diesen Erlebnissen oder diesen Erfahrungen anfangen sollen. Die kommen ja nicht sofort auf die Idee, dass ja jetzt plötzlich fremde Persönlichkeitsanteile eingesetzt worden sind, sondern das ist ja auch ein gewisser Erfahrungsprozess, der dahinter steckt und die Menschen haben dann sicherlich oft auch ein bisschen Ängste, sich dazu öffentlich zu äußern, weil sie nicht wissen, ob das ernst genommen wird und so weiter. Also da ist sicherlich bis heute noch nichts, sind noch keine sicheren Zahlen zu nennen. Wie reagiert jetzt ein Mediziner darauf, ein Transplantationschirurg, der jetzt von seinen Patienten mit derartigen Fragen konfrontiert wird? Wie reagieren die in der Regel darauf? Also viele wiegeln einfach ab und sagen, ja, das ist Stress, das sind Nebenwirkungen der Medikamente. Und wenn die Erlebnisse zu diesen Argumenten nicht passen, dann wird das mehr oder weniger so unter den Teppich gekehrt. Es gibt aber auch Ärzte, die da weitaus offener sind. Ich kann da zum Beispiel den Herzchirurgen Dr. Mehmet Oz zitieren, der geschrieben hat dazu, viele Menschen denken, das Herz sei nur eine Pumpe mit einem simplen Mechanismus und leicht zu ersetzen. Aber dass es unsere Lyrik geradezu beherrscht, könnte bedeuten, dass wir uns einer viel subtileren Wirkung des Herzens bewusst sind. Und er sagt, das Herz sei für ihn das Fenster zur Seele. Das sagt ein Herzchirurg, der jetzt also tausende solcher Herzen schon verpflanzt hat, ne? Okay. Erinnerungen, die jetzt über derartige Operationen übertragen werden, über Transplantationen, okay, das ist jetzt eine Geschichte. Sehr interessant natürlich, sehr ungewöhnlich und muss ja auch nicht immer negativ eigentlich sein für die Transplantationspatienten und Patientinnen. Ich meine, es kann ja auch eine durchaus interessante oder positive Erfahrung sein, die man dann durch diese Verbindung macht mit diesem Menschen. Ne? Ja sicher, das kann ja durchaus bereichernd sein, wenn man es annimmt. Ja. Nun gibt es aber auch eine andere, sagen wir, Klasse von Erfahrungen, die jetzt so gemeinhin als Reinkarnationserlebnisse bezeichnet werden. Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr detailliert die sogenannte, oder Sie beschreiben Ergebnisse der Halding-Analyse. Ein Analyseverfahren, mit dem man den Reinkarnationspfad von jemandem offenbar nachstellen kann. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen? Das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz großer Gedankensprung. Also die Organtransplantationen können uns als ein Indiz dienen, dass das Gedächtnis nicht im Gehirn lokalisiert ist und dass das Gedächtnis eines Menschen die Erinnerung an seine Erlebnisse den Tod überdauert. Jetzt sagten wir ja vorhin schon, dass man jetzt nicht sozusagen dies zum Anlass nimmt, ganz einfach den Ort des Gedächtnisses von einem Organ aufs andere zu übertragen, sondern zu sagen, das Gedächtnis, das ist sozusagen eine Information, die einem beliebigen Informationsträger aufgeprägt sein kann. Das können, wie gesagt, auch Kraftfelder sein, das können Ausstrahlungen von Orten sein, an die man sich begibt, an denen bestimmte Sachen geschehen sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und der Mensch kann jetzt in bestimmten Bewusstseinszuständen mit solchen Sachen in Resonanz kommen. Was jetzt Reinkarnation betrifft, ist das eine noch ein bisschen schwierigere Geschichte, weil viele Leute verbinden Reinkarnation mit Religion und das ist grundsätzlich erstmal falsch. Also, weil wenn es Reinkarnation geben sollte, wäre sie keine religiöse, sondern eine naturgesetzliche Sache. Wenn der Mensch wiedergeboren wird, hat das nichts mehr mit Glauben zu tun, sondern das wäre dann entweder eine Tatsache oder es gibt es nicht. Und wenn es sie gibt, dann werden auch alle Menschen wiedergeboren, nicht nur die, die einer bestimmten Religion anhängen. Das ist also nicht vergleichbar mit irgendwelchen Jenseitsvorstellungen, wie sie in anderen großen Religionen gepredigt werden, die jetzt eher rein transzendent religiös wären. Die Frage ist jetzt, was wird eigentlich wiedergeboren? Und da haben sich schon etliche ganz kluge Köpfe die Zähne dran ausgebissen. Was sicherlich nicht wiedergeboren wird, ist das, was wir so als unser Tagesbewusstsein bezeichnen, also unser Ego. Das kann man eher als eine Art Bewusstseinsoberfläche, so eine Art Benutzeroberfläche wie so ein Windows-Bildschirm betrachten, so eine Art Oberfläche, die dazu dient, mit unseren Erfahrungen viel klarzukommen und sie zu werten. Unter diesem Ego liegen ja viele, viele weitere Bewusstseinsschichten, Unterbewusstsein, persönliches Unbewusstes, kollektives Unbewusstes und so weiter. Und da ist es ganz einfach eine Erfahrungstatsache von jedem Menschen, der sich mal mit veränderten Bewusstseinszuständen befasst hat, sei es mit Trance-Erlebnissen, mit Meditation, mit Träumen oder auch mit Hypnose und so weiter, dass es viele, viele Menschen gibt, die in solchen veränderten Bewusstseinszuständen an Erlebnisse herankommen, die zweifelsohne nicht aus ihrem heutigen Leben stammen können, weil das ganz andere Szenarien sind, weil sie teilweise sich als völlig andere Personen sehen, dass aber diese Erfahrungen, die sie haben, dann offensichtlich doch nicht nur bloße Fantasiegebilde sind, sondern dass das auf bestimmte Konfliktfelder hinweist, die Menschen heute noch belasten, die mit sehr, sehr starken Emotionen, auch teilweise mit Ängsten verknüpft sein können und die offensichtlich etwas mit dem Menschen zu tun haben. Insofern kann man sagen, was man als Reinkarnation bezeichnet, ist, dass der Mensch eigentlich nicht als weißes Blatt Papier wiedergeboren wird. Das Niemand ist Nobody, was wir als Motto des Buches haben, könnte man daraufhin umdeuten, niemand wird als Nobody geboren. Die Materie, aus der unser Körper besteht, ist ja nicht neu erschaffen. Sie ist ja praktisch nur umgewandelt worden aus anderer Materie, die schon immer existiert hat. Und genauso wird eben auch unser Bewusstsein, unser Unterbewusstsein, wird auch nicht praktisch bei der Geburt neu erschaffen, sondern es bringt bereits vorhandene Erfahrungen aus früheren Zeiten mit. Man soll auch nicht den Fehler machen, immer solche Thematik mit früheren negativen Emotionen oder Konflikten oder Ängsten in Zusammenhang bringen, weil so eine Wiederverwertung der Information, also Inkarnation, sie enthält auch eine Chance. Wir bringen auch unsere positive Erfahrungen aus sogenannter Vergangenheit mit. Und das kann uns dienen als Inspiration zu neuen Entwicklungen in unserem Leben, zu Entwicklungen von unseren Talenten, von unseren bestimmten Wegen oder Interessen, die wir im Leben haben, unsere Neigung, positive Neigungen, unser Wissen kann auch irgendwie in uns vorhanden sein und aus früheren Zeiten, so möchte ich das salopp jetzt sagen, und dieses Wissen, was wir in uns tragen, kann uns jetzt die Wege zeigen zu dem neuen Wissen, zu dem Suchen. Das kann als Basis dienen. Insofern, das ist nicht Reinkarnation und Inkarnation, das sind nicht nur Sachen, die mit Therapie und mit Rückführungen, um etwas loszuwerden, verbunden sind. Das sind auch positive Sachen, insofern wir sie in der Lage sind zu verstehen. Und dabei ist auch wichtig zu wissen, dass man zu solchen Informationen einen Zugang haben kann, ganz spontan durch plötzliches Wissen, zum Beispiel durch Remote Viewing, in Déjà-vu-Erlebnissen, in einer Rückführung oder in unseren Träumen oder in einer Meditation. Es gibt viele Wege, wo man tatsächlich an diese Informationen kommen kann, weil sie ganz einfach unzerstörbar ist. Nun, in Ihrem Buch sind ja mehrere Analysen abgedruckt von Menschen, die also zu Ihnen gekommen sind und die Sie also analysiert haben nach dieser Halding-Methode oder der Halding-Analyse. Sie brauchen übrigens nicht mal zu kommen, Sie kriegen das schriftlich. Sie brauchen dazu eigentlich nur Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsstunde. Jetzt beschreiben Sie, gut, also ich meine, das Thema Reinkarnation ist natürlich ein sehr komplexes, sehr breites und fußt vor allem darauf, dass eben Menschen zum Teil Dinge beschreiben und von Dingen wissen, auch teilweise völlig fremde Sprachen sprechen, die sie noch nie gelernt haben, die also verifizierbar sind. Also irgendwoher muss diese Information kommen, weil sie eben echt ist. Und man erklärt sich das eben so, dass da jemand schon einmal gelebt hat in einer vergangenen Zeit. In Ihrem Buch und wie Sie auch gerade eben angesprochen haben, gibt es da auch einige andere Denkmodelle, die erklären könnten, wie solche Phänomene, wo also Menschen derartige Erinnerungen haben, die eben unerklärlich sind oder ein Wissen haben, wo man nicht weiß, woher das gekommen ist, die das eben erklären könnten? Also wir sind jetzt in unserer Diskussion jetzt hier während der Sendung dahin gekommen, dass wenn ein Mensch stirbt, die Information über sein Leben nicht verloren ist, sondern weiter existiert. In irgendeiner Form, in Informationsfeldern, in Erinnerungen anderer Menschen und so weiter und so weiter. Mhm. Jetzt ist dass also diese Informationen noch da sind, darüber brauchen wir nicht zu streiten. Die Frage ist jetzt, warum trifft es gerade den Hans Müller? Warum erinnert der sich gerade zufällig an die Bauersfrau aus dem 17. Jahrhundert in Frankreich? Da muss man jetzt sagen, das gesamte Informationsfeld, was es im Kosmos gibt, ist natürlich ein riesiger Brei von allen möglichen Erfahrungen aller möglichen Menschen. Nicht jeder Mensch wird von all diesem Zeug überschwemmt, sondern bestimmte Menschen kommen in Kontakt zu ganz bestimmten Erlebnissen. Und da muss man sich das vermutlich so vorstellen, wie bei einem Fernsehapparat oder einem Radio. Wenn Sie einen Fernseher einschalten, da haben Sie auch die Möglichkeit, 60 oder 70 verschiedene Programme zu sehen, aber Sie drücken auf einen bestimmten Knopf und kriegen ein bestimmtes Programm zu sehen. Oder beim Radio, Sie stellen eine bestimmte Frequenz an und hören einen bestimmten Sender. Also das heißt, es muss irgendwie eine Resonanz vorhanden sein, eine Resonanzfrequenz, die es gerade bewirkt, dass dieser Mensch mit dem und dem Namen gerade die und die Erinnerungen von einem früheren Menschen verfügbar hat in seinem Unterbewusstsein. Und da hat sich durch unsere viel langjährigen Recherchen herausgezeigt, dass offensichtlich der Name, den ein Mensch heute trägt, da eine wichtige Rolle spielt. Wir haben ganz einfach uns auch mal dran gesetzt und haben bestimmte Namen von Prominenten, deren Lebenslauf bekannt war, analysiert, zum Beispiel über die Kabbala, was unserer Meinung nach das machtvollste Instrument dazu ist, weil das schon seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden benutzt wird, um die Bedeutung von Namen und Worten zu analysieren. Und man kommt dabei heraus, dass durch kabbalistische Auswertung eines Namens eines Menschen, was ja ein rein mathematisches Verfahren ist, wo ja keine Willkür, kein Wunschdenken, nichts drin ist. Es ist eine rein mathematische Formel aus einem Namen eines Menschen über die Kabbala, eine bestimmte Zahlenfolge auszurechnen, dass man dadurch tatsächlich an Informationen kommt, die den Charakter dieses Menschen sehr, sehr verblüffend gut beschreiben. Wir haben in diesem Buch auch einige Beispiele da angeführt, von Willy Brandt zum Beispiel, Marilyn Monroe, George Bush und so Leute, die man halt kennt. Und besonders interessant eben auch bei Menschen, die im Laufe ihres Lebens ihren Namen gewechselt haben, wo sich dann auch der Lebensweg entsprechend dieser Namensänderung verändert hat. Insofern kann man vermuten, dass möglicherweise über den Namen eines Menschen dieser Mensch in Resonanz zu bestimmten Bewusstseinsinhalten kommt im morphogenetischen Feld, die sein Schicksal mitprägen, die dann auch sozusagen bildlich veranschaulicht werden durch bestimmte Erlebnisse, die ein Mensch in früheren Zeiten schon hatte. Und dass diese Halting-Analysen basieren eben darauf, dass bestimmte Namen, Geburtsdaten kabbalistisch ausgewertet werden und dann mit Hilfe einer Technik, die man jetzt nicht so in drei Worten beschreiben kann, man dann nicht nur den Charakter des Menschen herausfindet, sondern auch Zugriff bekommt zu bestimmten exemplarischen Ereignissen früherer Menschen, die das Leben dieses heutigen Menschen irgendwie mit beeinflussen. Das heißt, Sie sagen diese, und es gibt natürlich sehr viele numerologische Systeme, die also so herum die existieren. Und wenn man jetzt, also ich habe das immer wieder mal probiert, meinen Namen, auch nach der Methode, die jetzt in Ihrem Buch Niemand ist Nobody beschrieben wird, zu analysieren. Und man kommt dann eigentlich in den verschiedenen Systemen auf zum Teil doch recht unterschiedliche Charaktere. Also da ist natürlich jetzt dann schon auch die Frage, welches dieser Systeme ist das Richtige oder gibt es überhaupt ein Richtiges und so weiter. Aber im Prinzip ist das schon ein gewisses Grundproblem auch, aber wenn man jetzt einmal davon ausgeht, es gibt aber auch immer wieder sehr erstaunliche Übereinstimmungen, da stimme ich mit Ihnen zu. Sagen wir mal so, ob es ein richtiges System gibt, darüber enthalte ich mich jedes Kommentars. Jeder benutzt seins und jedes ist nur ein Modell, was den Menschen nur in bestimmten Aspekten beschreiben kann. Darum sagte ich ja auch, diese kabbalistischen Auswertungen sind erst nur der Grundstock für diese Analysen. Es geht dann weiter. Da gibt es natürlich jetzt einige mit Hilfe eines Verfahrens, das man jetzt nicht so, wie gesagt, nicht so in drei Worten beschreiben kann, wie man jetzt über diese Zahlen, die man da ausrechnet, sie liefern eher so etwas wie die Radiofrequenz, die man einschalten muss. Sie liefern noch nicht selbst die Informationen, sie liefern die Radiofrequenz, die man einschalten muss, um den richtigen Sender zu empfangen. Ja, also das interessiert nämlich einige, auch im Chat, im Cropcom gibt es da einige, die da fragen, wie jetzt diese Halting-Analysen genau erstellt werden. Und Sie sagen, da ist also noch einmal eine Komponente, die jetzt nicht so rechnerisch-mathematisch ist, sondern eher intuitiv? Intuitiv auch nicht. Sie ist, ich würde sagen, sie ist hybrid. Sie ist... Es ist eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Algorithmus. Okay. Okay. Und mithilfe dieser Analyse, das Modell, das hier vor allem auch verfolgt wird, ist eben jetzt nicht, dass der Name quasi das Leben dieses Menschen bestimmt und hätte er einen anderen Namen erhalten, dann wäre das eben anders, sondern so wie ich das verstehe, ist das eher eine Reflexion des Lebensweges dieses Menschen, welchen Namen er dann erhält. Ist das richtig? Mhm. Aber es gibt ja dann auch Namensänderungen und dann gibt es Leute, die behaupten, dass sich da dann was verändert, wenn sie ihren Namen ändert. Also gibt es da eine Wirkung in die andere Richtung auch? Genau das ist ja, wir haben ja gerade Beispiele auch dabei gehabt von Leuten, die eben ihren Namen im Laufe des Lebens geändert haben. Ein Beispiel ist halt Marilyn Monroe, was ja nur ein Künstlername war, die ja als Norma Jean Baker geboren wurde, die im Grunde unter ihrem wirklichen bürgerlichen Namen eine bestimmte Charakteristik hatten, die ihr eine hohe Ausstrahlung und auch eine hohe Zielsicherheit, eine hohe Intelligenz und so weiter zubilligten, während ihr dann mit Hilfe dieses wohlklingenden Künstlernamens etwas übergestülpt wurde, was sie nicht war und woran sie letztendlich dann auch zerbrochen ist. Ähnlich ist es bei Willy Brandt gewesen, was vielleicht heute nicht mehr jeder weiß, auch nur ein Pseudonym war. Willy Brandt hieß ursprünglich Karl Herbert Brahm. Er musste damals nach der Machtergriffung der Nationalsozialisten aus Deutschland emigrieren. Er ging damals nach Norwegen und hat damals den Namen Willy Brandt als Decknamen angenommen, um sich vor der Verfolgung durch die Nazis zu schützen. Und als er dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland kam und in die Politik ging, hatte er dann ganz einfach diesen Namen beibehalten. Man muss dazu sagen, dass der Karl Herbert Brahm, der er ursprünglich war, eigentlich ein Revolutionär war, ein Mensch, der sehr viel Idealismus hatte und eigentlich dem entsprach, was er in seiner jungen Jugendzeit war, wo er in Deutschland in der Sozialistischen Arbeiterpartei auch wirklich gewirkt hat, während er als Willy Brandt erst dann durch diese Namensänderung die Tatkraft, den Willen, aber auch die Opferbereitschaft bekommen hat, die ihm ermöglicht hatten, dann als Bundeskanzler die Politik zu machen, die er dann schließlich gemacht hat. Dass es eben da jetzt nicht nur um Idealismus geht in der realen Politik und nicht nur um darum, seine Ideen auch eventuell revolutionär umzusetzen, sondern Verantwortung zu übernehmen, dabei auch kompromissbereit zu sein und so weiter, das ist eigentlich erst durch diesen zweiten Namen ermöglicht worden, wenn man das mal sieht. Und wenn man dann den Lebensweg dieses Menschen betrachtet, dann sieht man, dass er tatsächlich unter diesen zwei Namen auch zwei unterschiedliche Leben geführt hat nacheinander. Ja, das ist faszinierend, aber da möchte ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Jemand im Chat fragt jetzt schon ein paar Mal ganz verzweifelt, ob Sie vielleicht auch ausführen können, wo denn diese Idee der Wiedergeburt zum ersten Mal erwähnt wurde oder wo sie herkam, ist jetzt die Frage. Aber ich meine, was ist denn die älteste... Das verliert sich im Dunkel der Geschichte. Also in Indien war das schon vor vielen tausend Jahren ein allgemeines Gedankengut, aber man darf jetzt das nicht alleine auf diesen asiatischen Kulturkreis beschränken, weil auch im Alten Testament und auch in der Bibel anfangs von Reinkarnation die Rede war. Das ist dann erst in der jungen christlichen Kirche, dann bei verschiedenen Konzilien von Päpsten und Kaisern, die da das nicht wollten, später als Häresie dann verteufelt worden. Wenn man im Neuen Testament zum Beispiel nachschaut, auch Jesus spricht teilweise Sätze aus, die eindeutig auf Reinkarnation hindeuten. Zum Beispiel zieht er mit seinen Jüngern da durch die Gegend und trifft einen Blindgeborenen. Und einer seiner Jünger fragt ihn, Meister, was hat dieser Mann gesündigt, dass er blind geboren ist? Und ich meine, dass einer der Apostel aus dem jüdischen Kulturkreis jetzt so eine Frage stellt, dass er gesündigt haben muss, um blind geboren zu sein, dann muss er ja vor seiner Geburt gesündigt haben. Ja. Und Jesus hat darauf geantwortet, er hat nicht gesündigt, es sollen nur Gottes Werke an ihm offenbar werden und dann hat er ihn geheilt, dass er wieder sehen konnte. Also daran sieht man, dass tatsächlich auch noch zur Zeit des Neuen Testaments, also noch zu Lebzeiten Christi, Reinkarnationsvorstellungen durchaus gang und gäbe waren im jüdischen Kulturkreis. Und wenn man die Kabbala liest, da ist das sowieso allgegenwärtig. Also in den jüdischen Geheimlehren ist das seit Jahrtausenden überliefert und immer wieder weitergegeben worden. Okay, jetzt ist da noch eine interessante Frage zum eingangs besprochenen Thema Organtransplantationen aufgetaucht, nämlich was ist eigentlich bei Bluttransfusionen? Wenn also jemand ein paar Liter Blut, eine Infusion erhält, nach einem Unfall zum Beispiel. Das sind interessante Fragen, nur leider wahrscheinlich an die falsche Person gerichtet. Ich bin weder ein Chirurg noch sind okay. Wir Notfallärzte im Krankenhaus und so weiter. Wir kennen auch nur die Fälle, die über die Literatur, über die wissenschaftlichen Publikationen jetzt bekannt geworden sind. Da ging es hauptsächlich um Organtransplantationen, aber Sie haben recht, auch bei einer Bluttransfusion. Wobei ich sagen muss, das hängt aber davon ab, ob jetzt Vollblut übertragen wird oder auch nur bestimmte Bestandteile, zum Beispiel rote Blutkörperchen sind ja keine vollständigen Zellen. Die haben zum Beispiel keine Zellkerne, ne? Oder so etwas. Also wenn nur Blutplasma übertragen wird, es ist nicht unbedingt so, dass da auch fremde DNA übertragen wird, was man schon alleine daran sieht, dass Menschen, die eine Bluttransfusion kriegen, keine immununterdrückenden Medikamente schlucken müssen, da muss nur die Blutgruppe stimmen. Blut ist im Grunde austauschbar zwischen den Menschen. Also ich muss sagen, dass wir haben uns bis jetzt so ausführlich mit der Blut nicht beschäftigt. Was nicht bedeutet, dass wir in der Zukunft es nicht machen werden. Wir haben in dieser Hinsicht die Pläne, allerdings ein bisschen breitere Pläne. Und zwar wollen wir nachforschen, wie ist das mit dem sogenannten blauen Blut und wie entstanden bestimmte Blutgruppen. Das ist teilweise schon bekannt, aber nicht zu Ende bekannt. Und warum sagt man, dass Adlige irgendwie einen besonderen Blut haben oder so etwas, woher kommen diese Überzeugungen und so weiter. Also im Moment sind wir dabei, solche Informationen über Blut und Zusammenhänge in der Geschichte mit alten Kulturen, mit neuen Kulturen zu sammeln. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 4-5 Jahren vielleicht darüber etwas schreiben. Ah, hochspannend. Jetzt zurück wieder zu dieser Geschichte mit der kabbalistischen Auswertung oder numerologischen Auswertung von Namen, wo jetzt also zum einen der Name so die Annahme oder die Theorie der Numerologie, den Lebensweg dieses Menschen und jetzt über seine oder vor seine Geburt hinausreichend offenbar widerspiegelt und auch einen Ausblick gibt, was diesen Menschen in seinem Leben beschäftigen wird oder beschäftigt. Das kann man sich ja vielleicht noch irgendwo vorstellen, dass also, wenn man also davon ausgeht, dass Zufälle in der Form nicht existieren, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern dass also Zufälle eben Zufälle sind. Aber wie funktioniert das jetzt, wenn der Name sich ändert, so wie bei Marilyn Monroe, und sich dann aufgrund dessen ihr Leben ändert, und zwar auf eine Weise, die jetzt zu dieser numerologischen Deutung ihres neuen Lebens passen würde. Ich meine, man kann jetzt immer sagen, ja, man kann es alles so deuten und so allgemein sagen, dass es auf alles passt, aber da gibt es also dann schon recht interessante oder signifikante Dinge, die man da rauslesen kann. Aber wie, wenn das jetzt so sein sollte, wie kann man sich das denn erklären? Der Name, warum verändert der den Lebensweg eines Menschen? Also zuerst, es ist auch wichtig, sich bewusst zu werden, dass wenn wir in diesem Sinne, wie jetzt heute in dieser Sendung, über einen Menschen reden, dann ist das um einen Zugriff zum morphogenetischen Feld, zu Information zu haben, reicht nicht nur der Name des Menschen. Man muss noch Geburtsort kennen, und zwar in dieser Art und Weise, damals, wenn der Mensch geboren worden ist, geschrieben und ausgesprochen war. Das ist gerade unsere Probleme. Wir müssen ständig Menschen bitten, bitte schickt uns Kopie von Geburtsurkunde, weil bestimmte Personen, die sind vielleicht geboren vor dem Zweiten Weltkrieg, danach wurde der Ort, Name des Ortes geändert und schon, Quatsch, man kann nichts finden. Also, die ursprüngliche Art und Weise, wie der Ort hieß, selbst wenn es ein kleiner Kaff damals war, muss ordentlich und korrekt angegeben werden. Der Ort ist sehr wichtig, weil dort ist die Bühne, wo der Mensch inkarniert. Und die Bühne, wo er seine Rolle spielt, egal wo er später wohnt, aber die Bühne, wo er das erste Mal in die Materie kommt, ist sehr wichtig. Dann kommt noch Geburtsdatum. Das ist auch sehr wichtig, nicht im astrologischen Sinne, sondern rein mathematisch hier. Und wenn es möglich ist, noch die Geburtsurstunde. Die Geburtsstunde. Natürlich, es kann sein, dass Herr Jörg Mauer in Berlin geboren wird und in Köln geboren wird. Und das schon allein aus dem Fakt, dass wir hier mit zwei Personen zu tun haben, die in zwei unterschiedlichen Städten geboren sind, bekommen wir ein ganz anderes Informationspaket. Also das möchte ich nochmal sagen, dass der Name allein reicht nicht. Das ist viel, viel zu wenig. Alle diese Punkte, Geburtsort, Datum, die Stunde und dazu der Geburtsname, müssen zusammen eine Resonanz erzeugen, mit der man überhaupt einen Zugriff auf das morphogenetische Feld bekommt. Jetzt, wenn alle Faktoren bleiben und nur der Name des Menschen ändert sich, beachten wir, was ist eigentlich unser Name? Das ist etwas, was wir am häufigsten in Leben schreiben, aussprechen und hören von anderen Menschen. Kein Mensch benutzt einen anderen Substantiv oder einen anderen Namen von irgendetwas so oft wie sein eigener Name. Also das ist etwas, wo wir ständig in diesem Schwingungsfeld sind, Tag und Nacht. Wir haben es vielleicht auf unserem Schreibtisch stehend geschrieben, wo ein Kunde kommt zur Bank und sieht, aha, hier arbeitet Frau Ingrid Bauer. Oder wir hören uns diesen Namen, wenn uns jemand anruft, egal ob es eine Person ist, die wir kennen oder nicht kennen. Wir hören es beim Finanzamt, wir hören es beim Arzt, wir hören unseren Namen von unseren Freunden, von Bekannten, von unseren Kindern und so weiter und so fort. Also wir leben praktisch umgeben von der Schwingung von diesen Namen. Und Schwingung, das ist Frequenz. Und das durch Frequenz wir Zugang zu bestimmten Inhalten, zu Informationen kriegen, darüber haben wir schon gesprochen. Wenn wir jetzt diese Schwingung verändern und plötzlich statt Inge Bauer nennen sich Maike Müller, dann bedeutet das, wir haben unseren Sender anders eingestellt. Und das verändert natürlich die Art und Weise, wie wir mit unseren karmischen Aufgaben zurechtkommen. Und das geschieht natürlich am Anfang total unbewusst. Und es kann positiv sich auswirken, aber auch negativ. Eine Frage, die da jetzt auch im Chat aufgetaucht ist, zur Halding-Analyse noch einmal zurückkommend. Kann man da auch über zukünftige Leben, was immer man darunter verstehen möchte, Aussagen treffen? Möglich mag es sein, wir tun es nicht. Okay. Weil also im Grunde, wir beschäftigen uns nicht mit diesen Haltig-Analysen, um jetzt den Leuten interessante Geschichten zu erzählen, was sie mal gewesen sind, sondern es geht eher darum, dass die Leute das zum Zwecke der Selbsterkenntnis nutzen wollen. Wo kann ich an mir noch arbeiten? Dazu braucht man eine Kausalkette sozusagen, man braucht eine Art Ursache-Wirkungsprinzip und dazu braucht man eine wohldefinierte Zeitrichtung. Wenn man jetzt natürlich sagt, im Informationsfeld ist eh alles gleichzeitig, dann verschmiert und verwischt sich alles. Aber wir leben nun mal in einer Realität, die eine bestimmte Zeitrichtung hat, wo also die Ursache vor der Wirkung kommt. Und insofern ist auch nur das für den Menschen durchaus praktikabel, jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt das und das an mir ändern oder das und das an mir weiterentwickeln, aufgrund der Basis dessen, was da und da früher mal geschehen ist. Abgesehen davon muss ich sagen, halte ich auch jetzt nicht alleine mit zukünftiger Inkarnation überhaupt von Zukunftsvorhersagen insofern nicht viel, weil die Zukunft für uns nach heutigen Erkenntnissen auch der Quantenphysik Ergebnis offen ist. Das heißt, wir steuern eigentlich nicht auf eine Zukunft zu, sondern auf viele Zukünfte. Und es ist durchaus noch in unserer Hand, da Einfluss zu nehmen, welche es sein wird. Ein Mensch, dem irgendwas prophezeit wird, ist dadurch voreingenommen und er kann dadurch in Gefahr geraten, durch dieses Wissen unbewusst auf diese Zukunft zuzusteuern. Was insbesondere dann, wenn sie vielleicht schlecht für ihn ist, durchaus nicht unbedingt zu seinem Vorteil ist. Keinen Fall, ne? Jetzt diese ganzen Dinge, die wir da besprochen haben, jetzt auch die man also mit dieser kabbalistischen Analysemethode herausfinden kann, etc. Das ist ja sehr eng verwoben mit dem Begriff Karma. Ein sehr, sehr oft verwendeter und auch irgendwie belasteter Begriff. Wie sehen Sie denn Karma? Was ist denn für Sie Karma, vor allem in Verbindung mit all dem schon Besprochenen? Ich könnte es jetzt mit einem Satz beantworten und sagen, Karma ist im Grunde eine Zeitschleife. Aber das ist natürlich, da setze ich einen Begriff durch den anderen. Also in früheren Zeiten hat man immer gesprochen, dass das beim Karma um irgendwelche Vergeltung geht, um Schuld und Sühne und so weiter. Also sehr stark moralisierende Begriffe, die dem heutigen modernen Reinkarnations- und Karma-Begriff eigentlich nicht entsprechen. Weil wenn es darum ginge, ich habe im letzten Leben einen erschlagen, jetzt muss ich von dem in diesem Leben erschlagen werden, dann gibt es Mord und Totschlag bis zum jüngsten Tag. Darum kann es also nicht gehen. Es geht eher darum, ich nehme immer, Karma entsteht nicht nur in früheren Leben, Karma entsteht auch im heutigen Leben, beispielsweise in der Kindheit. Ich tue etwas, was mir vielleicht geschadet hat und versuche das in Zukunft entweder zu vermeiden oder ich mache mir nichts draus und wiederhole es immer wieder. Es geht also um die Wiederholung gleichartiger Situationen. Ein kleines Kind fasst auf die Herdplatte, verbrennt sich die Finger, schreit natürlich laut. Jetzt ist die Frage, wie verhält sich das Kind später? Wird es jetzt immer wieder auf die Herdplatte fassen, weil es nicht bereit ist, daraus zu lernen? Dann ist es sozusagen ein Wiederholer im Sinne des Karmas. Oder wird daraus ein Mensch, der Angst hat, einen Herd zu benutzen, weil er sich davor fürchtet, wieder auf die Platte zu kommen? Das ist dann der Typ Vermeider. Das sind also auch das Gleiche, tritt auch bei Leuten auf, die jetzt vielleicht in Resonanz zu Ereignissen aus früheren Leben stehen. Es geht quasi um Wiederholung ähnlicher oder gleichartiger Ereignisse und um die Frage, wie gehe ich heute damit um, wie bin ich damals damit umgegangen. Sinn und Zweck ist es natürlich, weder ein Vermeider noch ein Wiederholer zu werden, sondern irgendwie eine Art emotionsfreien Umgang mit dieser Situation hinzukriegen, dass ich damit auf reifere Art und Weise umgehe, weder Angst noch Verdrängung, sondern einfach versuche, damit fertig zu werden. Das sind Konzepte, die eigentlich gar nicht so sehr aus der Reinkarnation her stammen, sondern die im Grunde aus dem modernen Konzept der Zeit stammen. Man weiß heutzutage, dass die Zeit nicht eine gerade Linie ist, wie man sie sich früher vorgestellt hat, sondern dass die Zeit sogenannte fraktale Aspekte hat, dass also die Zeit durchaus auch Schleifen machen kann. Das kann man jetzt auch über den Lebensweg eines Menschen hinaus auch in der Weltgeschichte sehen, dass sich bestimmte ähnliche Ereignisse in ähnlicher Form mit unterschiedlichen Personen wiederholen können. Das ist nicht immer an Reinkarnation gekoppelt. Es gibt da durchaus auch zum Beispiel familiengebundene Zeitschleifen. Es gibt bestimmte Familien, in denen ähnliche Ereignisse immer wieder auftreten. Das klassische Beispiel sind die Kennedys, wo es über Generationen hinweg immer wieder zu ähnlichen auch Katastrophen gekommen ist. Es gibt ortsgebundene Zeitschleifen. Es gibt bestimmte Orte, an denen immer wieder, im Wesentlichen immer wieder dasselbe passiert. Es gibt eben Menschen, die in bestimmte Zeitschleifen geraten, weil ihr Name zu bestimmten früheren Ereignissen resonanzfähig ist, sodass sie mit ähnlichen Situationen konfrontiert werden wie ein Mensch, der früher lebte. Und das ist das, was man dann als Karma bezeichnet. Es geht immer wieder nur darum, solche Schallplatte, die einen Sprung hat, dahin zu kriegen, dass sie wieder normal weiterläuft. Also durch irgendein einschneidendes Erlebnis entsteht, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Karma. Jetzt kann man sagen, das wird dann im morphogenetischen Feld gespeichert dieses Ortes oder dieser Mensch hat dann quasi diese Information drinnen und dann geht es also darum, dieses Karma dann möglichst wieder aufzulösen. Gibt es eigentlich auch positives Karma? Gibt es ja auch. Also man muss ja nicht jedes Karma auflösen. Ne? Ja, natürlich. Es gibt auch positives Karma. Also ich würde sagen, ein idealer Zustand ist, wo ein Mensch kann stehen und sagt, ich habe kein Karma. Ja, das wäre Wäre absolut toll. Niemand natürlich ist so weit, aber was wäre das für einen Zustand? Überlegen wir. Das wäre einen Zustand, wo wir uns aus unseren Kleinkram am meisten unsinnigen Sachen und Problemen, die wir selbst erzeugen, nichts machen und frei sind. Karma ist so lange überhaupt vorhanden, wenn wir nicht in der Lage sind, gerade diese Wiederholungsmuster aufzulösen. Wenn wir in der Lage sind zu sagen, okay, jetzt bin ich der Regisseur und tue dies und dies und dies und jenes, indem ich in eine Richtung gehe, wo ich tatsächlich mit diesem Thema abschließe, dann kann ich tatsächlich eines Tages davon mich befreien. Aber wenn ein Mensch ständig diese gleichen Quatsch wiederholt und ständig und jammert und sagt, oh Gott, was kann ich tun und so weiter, wenn er nicht bewusst genug ist, Minimum versuchen, etwas dagegen zu tun, damit er sich befreit, dann ist tatsächlich Karma, kann sehr hartnäckig sein. Wir reden die ganze Zeit über diese etwas negative Aspekte, weil die machen Menschen meistens zu schaffen. Wenn jemand ein Talent hat, wunderschöne Bilder zu malen, weil er gerade in Resonanz zu Van Gogh steht, dann macht er sich darüber keine Gedanken, sondern ist der 12. bestverdienende Maler der Welt. Aber nehmen wir zum Beispiel Familie Kennedy. Wie viel Jahrzehnte hat gedauert, bis die Familie Kennedy sich tatsächlich von ihrer Familienkarma befreit hat? Wir haben Familie Kennedy sehr gründlich untersucht vielleicht, wenn die Zuhörer Interesse daran hätten, könnten wir eine Stunde Sendung über Kennedy machen in der Zukunft. Nicht nur über John Kennedy, sondern bis ins 19. Jahrhundert, da hat die Geschichte angefangen an einem Schiff von Irland bei einer Überfahrt zwischen Irland und Amerika und dort fing alles an. Kennedy waren dazu verurteilt, zu scheitern mit ihrer Macht und erst jetzt die Kinder von John F. Kennedy und genau genommen Caroline, sie war die Erste, die den Mut hatte, zu sagen, ich nehme nicht den Posten von Hillary Clinton an, aus persönlichen Gründen. Punkt, basta. Sie konnte diese Macht haben, aber es wurde ihr klar, wie das in ihrem Privatleben enden würde. Und es gibt viele in jüngeren Generationen, in der Familie Kennedy, die jetzt mehr und mehr bewusst normal leben. Sie haben ihre Berufe. Sie sind natürlich reich, klar, Familie Kennedy, aber sie gehen bewusst nicht an die Spitzen der Macht. Weil sie wissen, solange das sich wiederholt, solange sie es tun, werden sie nicht nur scheitern, aber am Ende wartet auf sie nur Tod. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ein Kennedy zu hoch wollte, endete das immer mit dem Tod. Ja. Und das hat etwas zu tun mit dem, was geschah auf der Überfahrt zwischen Irland und Amerika. Und diese Familienzeitschleife von Kennedy ist absolut faszinierend. Und ich finde es sehr positiv, dass erst die jetzige Generation in der Kennedy-Legende bewusst ein bisschen Abstand nimmt von dieser Verlangen nach Macht und Reichtum der Welt und dass sie tatsächlich jetzt versuchen normal zu leben, da kann man sagen, okay, da können sie auch leben. Aber wenn sie zu nah kämen, der große Macht, dann würde sich das wiederholen, was sich bis jetzt immer wiederholt hat. Apropos Zeitschleifen, Déjà-vus sind ja eigentlich auch eine Zeitschleife oder zumindest wird das manchmal in diese Richtung interpretiert. Oder wie spielt denn das Phänomen der Déjà-vus in all das schon Gesagte hinein? Also Déjà-vu, das ist allgemein ein Erlebnis, das wir haben können, wenn wir plötzlich ein Gefühl haben, ich kenne diese Situation, ich habe das schon einmal erlebt. Oder wir kommen an einem Ort und plötzlich wissen wir etwas, kennen diesen Ort, können weitergehen, können Gebäude finden oder so etwas. Oder wenn wir an einem Ort sind, wo wir noch nie gewesen sind natürlich, aber plötzlich bekommen wir innerlich Bildeindrücke oder akustische Eindrücke, die uns emotional sehr berühren. Und da muss man etwas unterscheiden. Wenn diese Eindrücke schwarz-weiß sind, dann sind das nicht, meistens nicht Eindrücke, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben, sondern eher kommen von dem Ort, von der Matrix des Ortes, wie wir es nennen. Sie also, beschreiben da ja auch ein sehr eindrucksvolles Beispiel von einem Japaner, der ja, in Berlin da offenbar ein sehr heftiges visuelles Déjà-vu in Schwarz-Weiß hatte. Ja, ja, deshalb, also er war jetzt in moderner Zeit bei am Potsdamer Platz und wollte Sonnenzentrum fotografieren und plötzlich alles ist verschwommen, alle, es war Zeit der Dämmerung, alle Reklamen, alles war irgendwie weg. Sein Blickfeld hat sich eingeengt und plötzlich sah er Potsdamer Platz von den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg und sogar schwarze Limousinen mit den Männern in Ledermanteln, die jemanden da verhaftet hatten. Und er hat das sehr stark erlebt, emotional. Nach diesem Erlebnis hat er sich ein paar Postkarten gekauft und eine Broschüre und ein Buch über Potsdamer Platz und hat tatsächlich festgestellt, dass er sich in der Zeit sozusagen fast versetzt hatte mit seinem Bewusstsein und hat diesen Platz von damals erlebt. Und heutiger Potsdamer Platz in Berlin hat absolut nichts zu tun mit dem früheren. Das ist eine absolut neue Konstruktion, die an frühere überhaupt nicht erinnert. Also dieser Mann hat das sehr, sehr stark emotional erlebt, aber seine Eindrücke waren tatsächlich schwarz-weiß. Deshalb kann man ruhig vermuten, dass er seine Information von dem Ort angetappt hat. Natürlich von dem morphogenetischen Feld im Grunde genommen, aber gerade die Information bezüglich eines Ereignisses, das an diesem Ort geschehen ist. Wenn seine Erlebnisse jetzt in Farbe wären, konnte man behaupten, Minimum versuchen herauszufinden, ob das nicht mit seinen persönlichen, mit seiner persönlichen Geschichte irgendwie in Zusammenhang steht. Ja, und der hat also wirklich diese Szenerie neu erlebt, aber dann gibt es natürlich auch so Erlebnisse, wo man eben, wie Sie sagen, einfach nur das Gefühl hat, man war hier schon einmal, also nicht so heftig wie in dem Fall. Mir kommt überhaupt vor, dass es da sehr unterschiedliche Déjà-vu-Erlebnisse gibt. Ich denke, wir reagieren ganz anders. Jeder Mensch ist anders. Und das hängt vielleicht mit unserer Sensitivität zu tun, aber auch mit unserem Alter, mit unseren Erfahrungen. Wie wir Informationen filtern, transformieren und bewerten auch. Weil das geschieht automatisch, ohne dass wir es wollen oder wissen. Ich kann hier ein anderes Beispiel geben. Wenn ich 4, 5 Jahre alt war, hatte ich ständig über eine bestimmte U-Bahn-Katastrophe geträumt. Aber eine U-Bahn, die nicht unter der Erde fährt, sondern über die Erde. Eine U-Bahn-Strecke, die oben fährt. Und ich habe über diese Katastrophe erzählt, auch meinen Eltern und so Bekannte, alle wussten, dass ich so ständig Träume darüber hatte, aber da war ich noch wirklich sehr klein. Und man sehe und staune, es hat fast 30 Jahre, naja, vielleicht 25 Jahre gedauert. Ich habe diese U-Bahn-Strecke in Berlin entdeckt, ganz zufällig. Das ist in einem anderen Bezirk, ich kannte sie überhaupt nicht. Und ich war so schockiert, dass ich diese Linie, die oberflächlich verläuft, sehe. Und zwar, dass sie haargenau mit meinem Traum übereinstimmt. Und noch ging ich zu einem Hotel, einen bestimmten Regisseur zu treffen. Wir waren zum Abendbrot verabredet, also hatte ich nicht mal genug Zeit, mich von meinem Schock zu erholen, sondern musste den ganzen Abend noch normal funktionieren und verbringen mit Bekannten. Ich kam nochmal auf diese Stelle und dann habe ich im Internet recherchiert und es hat sich festgestellt, dass tatsächlich vor dem Ersten Weltkrieg, das ist eine sehr alte Linie, vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich solche Katastrophe an dieser Stelle stattgefunden hat. Ja. Ein Zug ist untergestürzt und das war mein erstes Déjà-vu-Erlebnis vermutlich in meinem Leben. Da hatte ich vermutlich, ich weiß nicht, 4 oder 5 Jahre alt war ich. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an diese Träume und an diese Eindrücke sehr deutlich. Und ich lebte in Berlin schon sehr, sehr lange und hatte keine Ahnung, dass ich so nah bin zu dieser Stelle. Ich musste mich zufällig sozusagen mit jemandem verabreden zu gemeinsamen Essen, um an dieser Stelle überhaupt vorbeizukommen. Sie sprechen im Buch Niemand ist Nobody auch von Rückdatierung von Sinneseindrücken. Als jetzt als Erklärungsmöglichkeit für das Phänomen der Déjà-vus, falls man das jetzt überhaupt so einfach erklären kann, und Bereitschaftspotenzial, das sich eben in der sogenannten SMA-Region aufbaut, etc. Können Sie da ein bisschen was drüber ausführen? Man weiß aus der modernen Gehirnforschung, dass wir unsere Sinneseindrücke nicht direkt wahrnehmen, so wie sie das Auge beispielsweise empfängt, so als wenn das eine Kamera wäre, sondern dass wir erst das sehen, was das Gehirn daraus macht. Das Gehirn kriegt diese Sinneseindrücke, verarbeitet sie, indem es sie vergleicht mit unseren früheren Erfahrungen, sodass wir versuchen, nicht naiv etwas völlig Unbekanntes zu sehen, sondern wir versuchen ja immer in allem etwas Bekanntes zu entdecken. Das heißt, man weiß inzwischen, dass bevor wir überhaupt einen Sinneseindruck bewusst wahrnehmen, erstmal das Gehirn eine ganze Weile, Millisekunden natürlich, aber doch eine gewisse Zeitspanne gerattert hat, um das mit den früheren Erfahrungen zu vergleichen. Jetzt könnte man dazu sagen, okay, wenn das jetzt eine halbe Sekunde ungefähr dauert, so ungefähr in dieser Größenordnung ist das, dann könnte ja kein Mensch eine Führerscheinprüfung bestehen, wenn wir jeden Sinneseindruck erst eine halbe Sekunde später wahrnehmen würden. Bis dahin ist unser Auto ja schon so und so viel Meter weitergefahren. Deshalb gibt es einen ganz geheimnisvollen Mechanismus im Gehirn, dass diesen Sinneseindrücken ein Zeitstempel verliehen wird, sozusagen eine Art Eingangsstempel. Das heißt, nach der halben Sekunde wird dieser dann vom Gehirn konstruierte, verbesserte Sinneseindruck, der mit den Erfahrungen verglichen wurde, rückdatiert, sodass wir ihn quasi scheinbar in Echtzeit wahrnehmen. Das ist wahnsinnig kompliziert und keiner hat es so richtig genau verstanden, aber nur so ist es denkbar, dass es funktionieren kann. Weil, wie gesagt, es ist ja durchaus so, dass ein normaler Mensch ja schneller als in einer halben Sekunde reagieren kann. Gleichzeitig weiß man durch Messungen am Gehirn bei entsprechenden freiwilligen Testpersonen und so weiter, dass diese Verarbeitung der Sinneseindrücke, bis sie überhaupt bewusst werden, bis zu einer halben Sekunde dauern kann. Das heißt, es muss einen Rückdatierungsmechanismus geben und eben nicht nur ein rückdatierter Zeitstempel, sondern die Information, die dann gewonnen wird, wird tatsächlich rückwärts in der Zeit in die Vergangenheit geschickt, sodass wir sie in Echtzeit wahrnehmen können. Und dann ein 100-Meter-Läufer bei Olympia, der muss ja schneller als eine halbe Sekunde reagieren können, sonst sind die ja alle schon die Hälfte der Strecke weggerannt, ne? Und da ist jetzt also die These, dass in einem in sozusagen in einem größeren Stil das dann tatsächlich Ursache für Déjà-vu sein kann? Dieser Mechanismus, den Sie da beschrieben haben? Wäre durchaus denkbar, wenn es da zu Asynchronizitäten kommt, dass wir sozusagen etwas, was wir erst ein paar Sekunden später sehen, irgendwie in die Vergangenheit geschickt bekommen. Das ist nicht immer so als Erklärung möglich. Wenn man jetzt den Beispiel nimmt mit dem Potsdamer Platz, also wenn da jemand den Potsdamer Platz von vor 60 Jahren gesehen hat, dann ist das natürlich keine Erklärung dafür. Wir müssen auch bedenken, was bedeutet das, wenn wir ein Déjà-vu-Erlebnis haben, aufgrund der Informationen, die von einem Ort kommen. Also nicht von uns, sondern eher von einem Ort wie Potsdamer Platz, wie wir diesen Fall im Buch beschreiben, oder vielleicht im Reichstag oder ich weiß nicht, vielleicht in Moulin Rouge oder egal wo auf der Welt, vielleicht in Himalaya und so weiter. Also jeder Ort kann man sehr genau charakterisieren. Zuerst hat er geografische Koordinaten. Er liegt nicht irgendwo auf der Erde, sondern auf einem bestimmten Platz. Dann natürlich, jeder Ort hat Geschichte des Ortes. An jedem Ort geschehen auch im Laufe der Zeit unterschiedliche Sachen. Wenn wir in eine Kirche gehen, dann haben wir eine ganz andere Atmosphäre, als wenn wir vielleicht in Wiener Oper gehen. Das sind ganz unterschiedliche Stimmungen, Emotionen, unterschiedliche Geschichte liegt hier vor. Und wir müssen berücksichtigen, dass das alles dazu beiträgt, auch den Ort zu charakterisieren. Es gibt Orte, die haben auch bestimmte Mythologie, Sagen, Legenden. Es gibt Orte, wo man bestimmte radiästhetische Eigenschaften sehr stark wahrnehmen kann. Die können auch dazu beitragen, dass unser Bewusstsein da auf eine bestimmte Art reagiert. Natürlich, wir müssen auch elektromagnetisches Profil des Ortes berücksichtigen und Geomantie, emotionale Profile. Zum Beispiel, wenn wir in einem Krankenhaus sind und besuchen jemanden, dann ist uns klar, dass das ein besonderer Ort ist, der sich vielleicht von einer durchschnittlichen Schule unterscheidet. Also bestimmt werden wir an diesen Orten ganz unterschiedliche Chancen haben, bestimmte Déjà-vu-Erlebnisse überhaupt wahrzunehmen. Besonders interessant ist es bei alten Schlössern, wenn man selbst die Ruinen von alten Burgen oder Schlösser besucht. Der Ort kann sehr stark zu solchen visuellen und akustischen Déjà-vu-Erlebnissen kommen, die nur mit dem Ort etwas zu tun haben, aber das sind besonders interessante Geschichten, weil man sie dann nachrecherchieren kann und man kann prüfen, ob solche Personen dort gelebt hatten, was ist da in der Vergangenheit geschehen. Solche Geschichten, wenn man sie sammelt, können wirklich zu einem faszinierenden Sammlung der Spuren in der Vergangenheit führen. In Ihrem Buch beschreiben Sie auch sehr, das war ein bisschen überraschend für mich, Sie beschreiben sehr viele Hypnosesitzungen, also Sie haben sich da sehr viel auch wirklich praktisch erarbeitet, vor allem was auch jetzt vergangene Leben, wenn man so möchte, anbelangt etc. Und Sie haben also auch sehr viele Hypnosesitzungen durchgeführt. Ja, wir haben beide Ausbildung als Heilpraktiker und wir haben auch Ausbildung in Hypnose und Psychotherapie und veränderten Bewusstseinszuständen. Eine kleine Episode, die Sie da geschildert haben, und das möchte ich jetzt doch noch auch noch kurz anbringen, weil es irgendwo auch mit unserer letzten Sendung anknüpft, die hieß da UFO-Erfahrungen. Sie haben da also, Sie beschreiben da verschiedenste Praxiserlebnisse, die Sie also mit Menschen haben, die zu Ihnen kamen, etc. Darunter eben auch sehr ausgefallene. Der junge Mann, der plötzlich im Nichts war. Können Sie darüber noch ein bisschen was erzählen? Der junge Mann, der... Es ist nur eine ganz kurze Passage in Ihrem Buch, aber irgendwie hat es für mich herausgestochen, weil es ihm so gut zur letzten Sendung passt. Da war also eine Entität im Zimmer dieses jungen Mannes und er befand sich gleichzeitig im Nichts. Hat es also so beschrieben. Ja, ich erinnere mich jetzt. Wissen Sie, wenn man schon über 20 Bücher geschrieben hat, manchmal schon kann klar. Man ich habe es ja gerade gelesen, an eine richtige Stelle. Tatsächlich war es sehr überraschend und wir waren wirklich perplexed, absolut wussten wir nicht, was sollen wir davon halten. Also, das war ein Moment, wo ein junger Mann hat sich erlebt, dass eine Wesenheit in seiner Nähe steht und es geschieht nichts. Und wie das üblich ist, man geht in der Hypnose ein bisschen nach vorne, was ist es ein bisschen Zeit vergangen, was geschieht als nächstes? Nichts. Und was geschieht noch? Noch gehen wir ein bisschen der Zeit ein paar Minuten weiter. Passiert da etwas? Nichts. Also solche Sitzungen sind fantastisch. Da kann man wahnsinnig werden. Dann plötzlich hat man gefragt, na gut, wenn das nicht passiert, ist diese Wesenheit noch da? Ist diese Wesenheit noch da? Ja, sie ist noch da, aber ich bin weg. Das war seine Antwort. Und das war eine absolute ungewöhnliche Situation, weil die Wahrnehmung von diesem Mann hat sich derart verändert in diesem Moment, dass er vermutlich zwei geteilte Wahrnehmungen hatte in diesem Moment. Erstens war er in der Lage, sein Zimmer zu sehen, und dass diese Wesenheit in der Nähe von seinem Bett steht, was sehr oft bei solchen UFO-Entführungen geschieht. Und zweitens, er hat sich bewusstseinsmäßig empfunden im Nichts. Und das ist gerade der Punkt, wo bei diesen UFO-Erlebnissen sehr oft geschehen solche Momente, nur die Leute erinnern sich daran nicht, dass sie aufgrund der gesamten Bedingungen, physikalischen, physiologischen, psychischen und so weiter, bei solchen Erlebnissen in einer Leere sich befinden, und das empfindet jeder Mensch als Assoziation zu Tod. Aha, nichts, Schwärze, nichts da, ich bin allein. Es existiert nichts, also ich bin tot. Und das sind meistens die schlimmsten Gründe für die großen Ängste, die bei solchen Erfahrungen entstehen. Weil man kann nicht einem Menschen erklären, was diese Nichts ist. Er muss zuerst bereit sein und mutig genug, mehrmals diese Nichts zu erleben und selbst herauszufinden, was das ist. Es wäre ein furchtbarer Kunstfehler, einem Menschen, der nicht meine Erlebnisse hatte, sondern seine, zu versuchen zu erklären, wie er das verstehen soll. Er muss das selbst entdecken. Und dazu muss er natürlich bereit sein, sich diesen Ängsten zu stellen und auch ein bisschen mutig sein, zu entdecken, was das bedeutet, im Nichts zu sein. Und wenn er das schon auf dem Weg ist in diese Richtung und macht sich darüber Gedanken und versucht, seine eigenen Erkenntnisse zu ziehen, da kann man erst erst in diesem Moment mit ein paar guten, modernen Hypothesen aus der Physik, aus Postquantenphysik des Bewusstseins und so weiter kommen und ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber man soll das auf keinen Fall am Anfang machen. Ich meine, das Interessante an diesem Alenus ist ja, dieser Mann hat eine Erfahrung, wo er im Nichts ist. Ja. Gleichzeitig sieht er aber noch, wie dieses Wesen in seinem Zimmer sitzt. Da stellt sich doch jetzt, ich meine, auch wenn wir die Frage, was ist Bewusstsein, nicht unbedingt natürlich beantworten können heute Abend und wahrscheinlich auch in keinem der folgenden, aber vielleicht die Frage, wo ist Bewusstsein, kommen wir der näher? Und wir kommen auch dem Ende der Sendung übrigens näher. Also natürlich in diesem Fall, ich habe schon gesagt, er hatte eine geteilte Wahrnehmung. Er konnte gleichzeitig sein Zimmer wahrnehmen und sich im Nichts befinden. Das bedeutet, dass zwischen diesem Nichts und seiner Realität doch ein Korridor, eine Verbindung existieren muss. Das ist zuerst eine wichtigste Feststellung. Gleichzeitig kann man sagen, dass generell kann man auch nicht Bewusstsein lokalisieren in diesem Sinne, wie wir Menschen zum Beispiel einen Bahnhof lokalisieren. Wenn ein Mensch inkarniert, bekommt eine Information in Raum-Zeit-Kontinuum. Also wird in etwas gröbe, nicht so feinstoffliche, sondern etwas gröbere Struktur kommen. Und ein Teil des Bewusstseins befindet sich in dieser etwas gröbere Struktur Raum und Zeit. Aber unser Bewusstsein als Ganzes ist viel, viel, viel umfassender und in welche Dimensionen es reicht generell, dann fragen Sie mich nicht, weil ich das noch nicht weiß. Ja, aber es ist schon interessant, weil jetzt auch bei diesem Bereitschaftspotenzial, das sich ja aufbaut, ob ich jetzt an eine bestimmte Handlung denke oder sie dann auch wirklich tue, aber immer kurz davor, aber die bestimmte Durchblutung der Hirnregion, die das dann ausführt, die kommt dann nur vor, wenn ich das dann auch wirklich tue und nicht, wenn ich nur dran denke, ich möchte das jetzt tun. Ich hoffe, man kann mir jetzt halbwegs folgen. Aber jedenfalls, wie Sie auch in dem Buch ausführen, das legt dann ja nahe, dass Bewusstsein etwas ist, das quasi eine Beobachterposition hat und somit auch beurteilen kann, was ist jetzt wirklich nur die Intention und auf was folgt dann eine Handlung. Und offenbar Bewusstsein auch jenseits der Zeit existiert. Ich habe gesagt, dieser Teil des Bewusstseins, was wir hier tatsächlich benutzen, um unsere Brötchen zu kaufen und vielleicht ins Theater zu gehen, die ist in unserem Raumzeitkontinuum. Aber die größeren Teile natürlich sind überall, kann man sagen. Das sind ganz einfach im Hyperraum und wie wir mit ihnen überhaupt funktionieren und auf welche Art und Weise das geschieht, das ist meiner Meinung nach die Wissenschaft der Zukunft, die schon teilweise die ersten Schritte macht. Jetzt ein bisschen möchte ich noch überziehen, weil gegen Ende Ihres Buches auch, da kommen Sie auf die sogenannten Axionenfelder zu sprechen. Und das finde ich ja auch recht interessant. Können Sie das ein bisschen ausführen, was diese Axionen jetzt mit unserem Thema heute Abend und mit Bewusstsein zu tun haben sollen? Axionen sind eine Sorte von Elementarteilchen, die noch nicht wirklich von der Wissenschaft entdeckt wurden, die nur aufgrund der Quantenphysik sozusagen berechnet wurden, dass sie existieren müssten. Sie werden nach heutigem Wissen der Dunkelmaterie zugerechnet, was ja auch schon in der Bevölkerung weitgehend bekannt ist, dass es im Weltall mehr Materie gibt als das, was wir sehen und messen können. Man kennt ihre Eigenschaften, obwohl man bis jetzt noch nicht sie wirklich hat nachweisen können. Man kennt ihre Eigenschaften schon sehr genau. Sie sind wahrscheinlich die häufigsten Teilchen des Universums. Sie sind ungefähr 1 Milliarde mal kleiner als Elektronen und sonstige Teilchen, die wir kennen. Man ist zurzeit beim Lawrence Livermore Laboratorium in den USA dabei, auch in einem Forschungsprojekt nach ihnen zu suchen. Das Entscheidende ist, diese Axionen sind vermutlich praktisch unmittelbar nach der Entstehung des Universums bereits entstanden, also zu einer Zeit, als die bekannten Kräfte des Universums, die Gravitation, der Elektromagnetismus, noch gar nicht getrennt existierten, sondern noch vereinheitlicht waren. Und das heißt, sie sind entstanden zu einer Zeit, als es noch keine Wärme gab, im Grunde im Universum noch keine thermische Bewegung gab. Das heißt, diese Teilchen sind quasi im Zustand kurz nach dem Urknall, so es ihn überhaupt gegeben hat, eingefroren worden und bilden eine Art Gitter im Universum. Sie sind unglaublich aneinander ausgerichtet oder kohärent, wie es der Wissenschaftler sagt. Das heißt, diese Teilchen haben die Eigenschaften, vermutlich im ganzen Universum ein fast feinstoffliches Netz zu bilden, das ohne Zeitverlust Kommunikation ermöglicht. Weil diese Teilchen so kohärent sind, können sie tatsächlich, das ist das sogenannte Einstein-Rosen-Podolsky-Paradoxon, tatsächlich außerhalb von Raum und Zeit kommunizieren und auch Informationen übertragen. Auf diese Weise könnte man tatsächlich ein Trägerfeld dabei sein zu entdecken für so etwas wie ein morphogenetisches Feld für einen kosmischen Informationsspeicher. Weil in solch einer, auf solch einer feinstofflichen Materieebene wäre es tatsächlich möglich, dass eine Information allgegenwärtig verfügbar wäre. Ja, auch interessant. Also vielleicht das Trägermedium des Bewusstseins. Möglicherweise das Trägermedium, also das ist etwas, was jetzt wirklich ganz, ganz tief in die Quantenphysik reingeht und auch eigentlich erst durch die Quantenphysik ist ja überhaupt so etwas wie das Bewusstsein in die Wissenschaft eingedrungen. Yeah. Ich denke, die große Bedeutung von Aktionen und Aktioneninformationsfeld konnte darin liegen, dass solche Aktioneninformationsfeld konnte eine Schnittstelle sein, über die sich das morphogenetische Feld in unserem Raumzeit manifestiert und ausdruckt. Weil im Grunde genommen, wir wissen bis heute nicht, was ist die physikalische Seite von morphogenetischem Feld. Professor Scheldrick weiß es auch nicht. Das ist seine sehr wertvolle Hypothese, wir schätzen sie sehr und ihm auch. Aber bis jetzt ist es nicht nachgewiesen, was für Natur dieses Feldes ist. Wir wissen nur, dass vermutlich ist das ein Informationsfeld. Und wie jetzt dazu kommt, dass sich diese morphogenetische Feld in unserer Realität zeigt und ausdrucken kann, das ist auch ein großes Geheimnis bis jetzt. Und hier bei Aktionsinformationsfeld konnte vielleicht eine Chance sein, dass wir zu einer Schnittstelle kommen, wo tatsächlich die Information hineinschlupfen konnte. Ja. Eine Frage noch zu Ihrem prophetischen Traum, Frau Fosa. War das die U1, das kam im Chat, die Sie da gesehen haben in Ihrem Traum, dieses Unglück vor dem Ersten Weltkrieg noch, glaube ich? Konnten Sie es bitte wiederholen? Ich habe akustisch nicht verstanden. Diese U-Bahn, die Sie in Ihrem Traum gesehen haben, das war eine Frage aus dem Chat. War das die U1? Oder wissen Sie nicht? Ich glaube ja, es gibt zwei Linien in Berlin, die oberhalb Erde verlaufen, aber ich glaube, das war U1. Okay. Na, Sie sagen, es war eine sehr alte. Also falls das ein Berliner ist, der gefragt hat, soweit ich mich erinnere, war das in der Nähe vom heutigen U-Bahnhof Gleisdreieck in Kreuzberg. Alles klar, okay. Und zwischen Kreuzberg und Tiergarten dort in der Gegend. Also dort ungefähr muss das gewesen sein. Das müsste, leider Gottes bin ich Autofahrer und habe also seit vielen, vielen Jahren keine U-Bahn-Münze. Meiner Sicht nach ist das die U1. Okay. Jetzt am Ende unserer Sendung angekommen, noch einmal auf das von mir eingangs erwähnte zurückkommend, das Sie auch in Ihrem Buch natürlich erwähnen, Bewusstsein hat keinen Plural, das Wort Bewusstsein. Gibt es vielleicht nur eins? Gute Frage. Es gibt natürlich mehrere Worte, die keinen Plural haben, ganz einfach, weil sie... Klar, ja. Bitte? Klar, aber ich meine jetzt... Also das Bewusstsein, das ist schon etwas. Man hat noch nie von irgendwelchen Bewusstseinen geredet. Also sozusagen, wir stellen uns das Bewusstsein jetzt mal ganz bildlich so vor, als wenn es tatsächlich nur ein Bewusstsein gäbe, das sich aber durch eine Projektionswand hindurch in unserer Raumzeit manifestiert. Und diese Projektionswand hat viele Löcher, sodass viele kleine Lämpchen da draus entstehen, die bei uns erleuchten, aber sie alle gehen nur von einer einzigen Quelle aus, ne? So und kann man sich das vielleicht veranschaulichen. Und diese Quelle nennen religiöse Menschen vielleicht Gott? Ja, man kann es die Ganzheit nennen, man kann es das Allbewusstsein nennen, das, man kann es Gott nennen. Da gibt es halt so viele Namen für, wie es Menschen gibt. Da muss auch jeder mit sich selbst ausmachen, an was er da glaubt, sozusagen. Also es gibt ja, wenn man jetzt an die Philosophie des Hermes Trismegistos denkt, wo es danach geht, dass die Ganzheit, dass alles, was ist, sozusagen gar nicht erfahrungsfähig ist, weil es kein Gegenüber hat, dass es sozusagen sich in die Vielheit projizieren muss, um überhaupt etwas erleben und erfahren zu können. Da kommen wir jetzt schon wirklich an philosophische Aussagen, die auf die letzten Fragen unserer Existenz zu gehen, ne? Ja, also schön, dass wir an diese Grenze stoßen am Ende der Sendung. Jedenfalls war sehr spannend für mich das Ganze und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für dieses weitere Interview. Freue mich schon auf alle weiteren und ja, einen schönen guten Abend nach Berlin. Ja, und auch vielen Dank den Zuhörern, die uns so geduldig gefolgt sind und auch allen Zuhörern einen schönen Abend. Vielleicht noch ganz kurz Pläne, die Sie so in der Zukunft haben? In der nächsten Pläne. Zukunft? Gibt es da irgendwas, was Sie noch erwähnen wollen, was, an was Sie gerade arbeiten etc.? Wir reden eigentlich ungern über ungelegte Eier, wie man, wie der Berliner so schön sagt. Also im Moment ist noch nichts so weit konkret im Entstehen, dass wir darüber schon reden könnten. Wir beschäftigen uns eigentlich immer mit den interessanten Fragen, die uns über den Weg laufen. Ja, im Moment kann man noch. Ist okay. Ich dachte nur, aber ich freue mich jedenfalls schon auf Ihre nächste Arbeit und freue mich natürlich dann darauf, das wieder hier auf Sendung zu besprechen. Danke noch einmal und schönen Abend. Ja, Frau Fusser sagt gerade, wir haben im Sommer auch Pläne, Urlaub zu machen. Sehr gut. Das ist ein sehr guter Plan. Gut. Gut. Danke. Ja, recht herzlichen Dank. Wiederhören.